Sag, ist unter euren Teilhabern jemand, der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt? Sag, Allah macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie hierauf. Wie lasst ihr euch also abwendig machen?